zum Schlaf dich legen. Allein, er spricht der Einst, kommt wieder Menschenkinder. Er sorgt darum für dich nicht minder, wenngleich die Erde dich bedeckt. Sie soll dich einst der neuen Schöpfung geben. Die Grube, die dich schreckt, wird dir der Eingang in das Leben, und er, dein Leichenstein, des Himmels Schwelle sein.